Interesse sein. Er verschuf er diese Rolle und drückte für sich selbst. Charlie Ramensen, alle schon auf Kopien und schüttelt diese Rolle, das böse in Person. Kleine Szenen, Perfektion im Detail. Ein neuer Demagoge, das neue böse Pur. Er spielt ihn mit den Ängsten seiner westlichen Kultur. Schein Lamenzen, alle schon auf Kopien. Doch zu weit. Diese Rolle nach bösen Person. Keine Ahnung, wie das kam. CIA kam an die Filmchen ran. Nutzen sie die Angst erschürt. Sie nutzen sie, einen Krieg zu führen. Da in Hitler-Manson, alle schon auf Popier. Doch zu werden diese Rolle, das Böse in Person. Ich bin mit dem Laden, eine reine Kunstfigur. Betrogen und vollbart. Bösen ist vermisst. Gibt es ihn nicht wirklich? Er hat ihn sicher da! Jain Hitler-Manson, alle schon auf Kopien. Doch so wird diese Rolle das Böse in Person. Keine Ahnung, was er nun macht, das bringt ja auch total verrückt. Wenn du und ihn er Bin Laden ist, hilf diesem Krieg in das Hin. Hilf diesem Krieg in das Hin. Macht ein Krieg jemals Sinn? Macht ein Krieg jemals Sinn? Macht ein Krieg jemals Sinn? Macht ein Krieg Sinn?